bitte nerven wegen dir. Ja, ich bin fertig, fertig mit den Nerven wegen dir. Mir zittern schon die Hände, sowas kenn ich nicht von mir. Ich wache auf, ich weiß gebadet, jede Nacht ein böser Traum. Ich sehe schon Gespenster, ne Gestalt in jedem Baum. Ich bin fertig, fertig mit den Nerven wegen dir. Mir springt fast der Schädel, sowas gab's noch nicht bei mir. Ich war dir treu wie ein Hund, vielleicht war das verkehrt. Erfülle jeden Wunsch, jetzt ist alles nichts mehr wert. Oh, ich bin fertig, fertig mit den Nerven wegen dir. Mir wird schwarz vor den Augen, sowas kenn ich nicht von mir. Jawohl.